Denn bei BSF in Ludwigshafen, er ist immer pünktlich und genau. Er ist kein Chef, sondern ist nur einer ihrer Sklaven. Was das Eigenheim für seine Kinder und seine Frau. Digitaler Fleisch und Blut, digital Mensch. Digitaler Fleisch und Blut, digital Mensch. Digitaler Fleisch und Blut, digital Mensch. Der Portaunus ist sein ganzer Stolz. Und die Kellerbar aus Marconi-Holz. Er wartet schon 10 Jahre auf seine Rente. Doch er weiß, ein Leben ohne Arbeit wäre für ihn das Ende. Digitaler Fleisch und Blut, digital Mensch. Digitaler Fleisch und Blut, digital Mensch. Digitaler Fleisch und Blut, digital Mensch. Digital Tango in der digital Zeit. Digital Tango in der digital Zeit. Digital Tango in der digital Zeit. Digital Tango in der digital Zeit. Digital Tango in der digital Zeit. Digital Tango in der digital Zeit. Er denkt und setzt sich an den Schreibtisch hin. Was wird mal werden, wenn ich nicht mehr bin? Zu wenig um zu leben, zu viel zum Sterben. Als ich ihn sah, war die Sache gleich klar. Das ist der Mann, der leben und sterben kann. Das ist der Mann, der leben und sterben kann. Das ist der Mann, der leben und sterben kann.